werde dich immer lieben, egal was. Egal was passiert. Du bist mein Sohn und du bist mein Blut. Du bist das Beste in meinem Leben. Aber wenn du nicht anfängst, an dich zu glauben, dann hast du kein Leben. We'll be right back. Don't.